Der Oktober brach an. Wie neue Monate anzubrechen pflegen, ist es an und für sich ein vollkommen bescheidenes und geräuschloses Anbrechen, ohne Zeichen und Feuermale. Ein stilles Sich-Einschleichen also eigentlich, das der Aufmerksamkeit, wenn sie nicht strenge Ordnung hält, leicht entgeht. Die Zeit hat in Wirklichkeit keine Einschnitte. Es gibt kein Gewitter oder Drommettengetön beim Beginn eines neuen Monats oder Jahres. Und selbst bei dem eines neuen Säkulums sind es nur wir Menschen, die schießen und läuten. In Hans Castorps Fall glich der erste Oktobertag auf ein Haar dem letzten Septembertage. Er war ebenso kalt und unfreundlich wie dieser, und die nächstfolgenden waren es auch. Man brauchte den Winterpaletot und beide Kamelhaardecken in der Liegekur, nicht nur abends, sondern auch am Tage. Die Finger, mit denen man sein Buch hielt, waren feucht und steif, wenn auch die Backen in trockener Hitze standen. Und Joachim war sehr versucht, seinen Pelzsack in Gebrauch zu nehmen. Er unterließ es nur, um sich nicht vorzeitig zu verwöhnen. Aber einige Tage später, man hielt schon zwischen Anfang und Mitte des Monats, änderte sich alles, und ein nachträglicher Sommer fiel ein, von solcher Pracht, dass es zum Verwundern war. Nicht umsonst hatte Castorp den Oktober dieser Gegenden rühmen hören. Wohl 2,5 Wochen lang herrschte Himmelsherrlichkeit über Berg und Tal. Ein Tag überbot den anderen an blauender Reinheit. Und mit so unvermittelter Kraft brannte die Sonne darein, dass jedermann sich veranlasst fand, das leichteste Sommerzeug, Musselinkleider und Leinwandhosen, die schon verworfen gewesen, wieder hervorzusuchen. Und selbst der große Segeltuchschirm ohne Krücke, den man vermittelst einer sinnreichen Vorrichtung, einem mehrfach gelochten Pflock an der Armlehne des Liegestuhles befestigte, in den mittleren Tagesstunden nur ungenügenden Schutz gegen die Glut des Gestirnes bot. »Schön, dass ich das hier noch mitmache«, sagte Hans Castorp zu seinem Vetter. »Wir haben es manchmal so elend gehabt. Es ist ja ganz, als hätten wir den Winter schon hinter uns und nun käme die gute Zeit.« Er hatte recht. Wenige Merkmale deuteten auf den wahren Sachverhalt. Und auch diese waren unscheinbar. Nahm man ein paar gepflanzte Ahorne beiseite, die unten in Platz nur eben ihr Leben fristeten und längst mutlos ihre Blätter hatten fallen lassen, so gab es keine Laubbäume hier, deren Zustand der Landschaft das Gepräge der Jahreszeit aufgedrückt hätte, und nur die zwittrige Alpenerle, die weiche Nadeln trägt und diese wie Blätter wechselt, zeigte sich herbstlich kahl. Der übrige Baumschmuck der Gegend, ob ragend oder geduckt, war immer grünes Nadelholz, fest gegen den Winter, der undeutlich eingeschränkt seine Schneestürme hier über das ganze Jahr verteilen darf, und nur ein mehrfach gestufter, roströtlicher Ton über dem Forst ließ trotz dem Sommerbrande des Himmels das sinkende Jahr erkennen. Freilich waren da, näher zugesehen, noch die Wiesenblumen, die gleichfalls leise zur Sache redeten. Es gab das orchideenähnliche Knabenkraut, die staudenförmige Akelei nicht mehr, die bei des Besuchers Ankunft noch das Gehänge geschmückt hatten, und auch die wilde Nelke war nicht mehr da, nur noch der Enzian, die kurz aufsitzende Herbstzeitlose waren zu sehen und gaben Bescheid über eine gewisse innere Frische der oberflächlich erhitzten Atmosphäre, eine Kühle, die dem Ruhenden, äußerlich fast Versenkten, plötzlich ans Gebein treten konnte, wie ein Frostschauer dem Fieberglühenden. Hans Castorp also hielt innerlich nicht jene Ordnung, womit der die Zeit bewirtschaftende Mensch ihren Ablauf beaufsichtigt, ihre Einheiten abteilt, zählt und benennt. Er hatte auf den stillen Anbruch des 10. Monats nicht Acht gehabt. Nur das Sinnliche berührte ihn, die Sonnenglut mit der geheimen Frostfrische darin und darunter, eine Empfindung, die ihm in dieser Stärke neu war und ihn zu einem kulinarischen Vergleich anregte. Sie erinnerte ihn, einer Äußerung zufolge, die er gegen Joachim tat, an eine Omelette en Surprise mit gefrorenem unter dem heißen Eierschaum. Er sagte öfter solche Dinge, sagte sie rasch, geläufig und mit bewegter Stimme, wie ein Mensch spricht, den es fröstelt bei heißer Haut. Dazwischen war er freilich auch schweigsam um nicht zu sagen in sich gekehrt, denn seine Aufmerksamkeit war wohl nach außen gerichtet, aber auf einen Punkt. Das übrige Menschen wie Dinge verschwamm im Nebel, einem in Hans Castorps Hirn erzeugten Nebel, den Hofrat Behrens und Dr. Krokowski zweifellos als das Produkt löslicher Gifte angesprochen haben würden, wie der Benebelte sich selber sagte, ohne dass diese Einsicht das Vermögen oder auch nur im Entferntesten den Wunsch in ihm gezeitigt hätte, des Rausches ledig zu werden. Denn das ist ein Rausch, dem es um sich selber zu tun ist und dem nichts unerwünschter und verabscheuungswürdiger scheint als die Ernüchterung. Er behauptet sich auch gegen dämpfende Eindrücke. Er lässt sie nicht zu, um sich zu bewahren. Hans Castorp wusste und hatte es früher selbst zur Sprache gebracht, dass Frau Schoscha im Profil nicht günstig aussah. Etwas scharf, nicht mehr ganz jung. Die Folge? Er vermied es, sie im Profil zu betrachten. Schloss buchstäblich die Augen, wenn sie ihm zufällig von fern oder nah diese Ansicht bot. Es tat ihm weh. Warum? Seine Vernunft hätte freudig die Gelegenheit wahrnehmen sollen, sich zur Geltung zu bringen. Aber was verlangt man? Er wurde blass vor Entzücken, als Clavdia in diesen glänzenden Tagen zum zweiten Frühstück wieder einmal in der weißen Spitzenmatinée erschien, die sie bei warmem Wetter trug und die sie so außerordentlich reizvoll machte. Verspätet und türschmetternd darin erschien und lächelnd die Arme leicht zu ungleicher Höhe erhoben gegen den Saal Front machte, um sich zu präsentieren. Aber er war entzückt, nicht sowohl dadurch, dass sie so günstig aussah, sondern darüber, dass es so war, weil das den süßen Nebel in seinem Kopf verstärkte, den Rausch, der sich selber wollte und dem es darum zu tun war, gerechtfertigt und genährt zu werden. Ein Gutachter von der Denkungsart Lodovico Settembrinis hätte angesichts eines solchen Mangels an gutem Willen geradezu von Liederlichkeit, von einer Form der Liederlichkeit sprechen mögen. Hans Castorp gedachte zuweilen der schriftstellerischen Dinge, die jener über Krankheit und Verzweiflung geäußert und die er unbegreiflich gefunden oder so zu finden sich den Anschein gegeben hatte. Er sah Clavdia Schoscha an, die Schlaffheit ihres Rückens, die vorgeschobene Haltung ihres Kopfes. Er sah sie beständig mit großer Verspätung zu Tisch kommen, ohne Grund und Entschuldigung, einzig aus Mangel an Ordnung und gesitteter Energie, sah sie aus eben diesem grundlegenden Mangel jede Tür hinter sich zufallen lassen, durch die sie aus- oder einging, Brotkugeln drehen und gelegentlich an den seitlichen Fingerspitzen kauen, und eine wortlose Ahnung stieg in ihm auf, dass, wenn sie krank war, und das war sie wohl, fast hoffnungslos krank, da sie ja schon so lange und oft hier oben hatte leben müssen, ihre Krankheit, wenn nicht gänzlich, so doch zu einem guten Teile moralischer Natur. Und zwar wirklich, wie Settembrini gesagt hatte, nicht Ursache oder Folge ihrer Lässigkeit, sondern mit ihr ein und dasselbe war. Er erinnerte sich auch der wegwerfenden Gebärde, womit der Humanist von den Parthern und Skythen gesprochen hatte, mit denen er Liegekur halten müsse. Einer Gebärde natürlicher und unmittelbarer, nicht erst zu begründender Geringschätzung und Ablehnung, auf die Hans Castorp sich von früher her wohl verstand, von damals her, als er, der sich bei Tische sehr gerade hielt, das Türenwerfen aus Herzensgrund hasste, und nicht einmal in Versuchung kam, an den Fingern zu kauen, schon darum nicht, weil ihm stattdessen Maria Mancini gegeben war, an den Ungezogenheiten Frau Chauchats schweren Anstoß genommen und sich eines Gefühls der Überlegenheit nicht hatte entschlagen können, als er die schmaläugige Fremde in seiner Muttersprache sich hatte versuchen hören. Solcher Empfindungen hatte Hans Castorp sich nun, aufgrund der inneren Sachlage, fast ganz begeben. Und der Italiener war es vielmehr, an dem er sich ärgerte, weil dieser in seinem Dünkel von Parthern und Skythen gesprochen. während er doch nicht einmal Personen vom schlechten Russentisch im Auge gehabt hatte, demjenigen, an dem die Studenten mit dem allzu dicken Haar und der unsichtbaren Wäsche saßen und unaufhörlich in ihrer wildfremden Sprache disputierten, außer der sie sich offenbar in keiner auszudrücken wussten und deren knochenloser Charakter an einen Thorax ohne Rippen erinnerte, wie Hofrat Behrens es neulich beschrieben hatte. Es war richtig, dass die Sitten dieser Leute einem Humanisten wohl lebhafte Abstandsgefühle erregen konnten. Sie aßen mit dem Messer und besudelten auf nicht wiederzugebende Weise die Toilette. Settembrini behauptete, dass einer von ihrer Gesellschaft, ein Mediziner in höheren Semestern, sich des Lateinischen vollkommen unkundig erwiesen. Beispielsweise nicht gewusst habe, was ein Vakuum sei. Und nach Hans Castorps eigenen täglichen Erfahrungen log Frau Stör wahrscheinlich nicht, wenn sie bei Tische erzählte, das Ehepaar auf Nummer 32 empfange den Bademeister morgens, wenn er zur Abreibung komme, zusammen im Bette liegend. Mochte dies alles zutreffen, so bestand doch die augenfällige Scheidung von gut und schlecht nicht umsonst. Und Hans Castorp versicherte sich selbst, er habe nur ein Achselzucken für irgendeinen Propagandisten der Republik und des schönen Stils, der hochnäsig und nüchtern, namentlich nüchtern, obgleich auch er febril und beschwipst war, die beiden Tischgesellschaften unter dem Namen von Partern und Sküten zusammenfasste. Wie es gemeint war, verstand der junge Hans Castorp sehr weitgehend. Er hatte ja auch angefangen, sich auf die Zusammenhänge von Frau Schoschas Krankheit mit ihrer Lässigkeit zu verstehen. Aber es verhielt sich, wie er selbst eines Tages zu Joachim gesagt hatte, man beginnt mit Ärgernis und Abstandsgefühlen, auf einmal aber kommt ganz anderes dazwischen, was mit Urteilen gar nichts zu tun hat, und die Sittenstrenge hat ausgespielt. Man ist pädagogischen Einflüssen republikanischer und eloquenter Art kaum noch zugänglich. Was ist aber das, fragen wir, wahrscheinlich auch in Lodovico Settembrinis Sinn, was ist das für ein fragwürdiges Zwischenkommnis, das des Menschen Urteil lahmlegt und ausschaltet, ihn des Rechtes darauf beraubt oder vielmehr ihn bestimmt, sich dieses Rechtes mit unsinnigem Entzücken zu begeben? Wir fragen nicht nach seinem Namen, denn diesen kennt jeder. Wir erkundigen uns nach seiner moralischen Beschaffenheit und erwarten offen gestanden keine sehr hochgemute Antwort darauf. In Hans Castorps Fall bewährte sich diese Beschaffenheit in dem Grade, dass er nicht allein aufhörte zu urteilen, sondern auch begann mit der Lebensform, die es ihm angetan, seinerseits Versuche anzustellen. Er versuchte, wie es sei, wenn man bei Tische zusammengesunken, mit schlaffem Rücken dasäße, und fand, dass es eine große Erleichterung für die Beckenmuskeln bedeute. Ferner probierte er es, eine Tür, durch die er schritt, nicht umständlich hinter sich zu schließen, sondern sie zufallen zu lassen. Und auch dies erwies sich sowohl als bequem wie als angemessen. Es entsprach im Ausdruck jenem Achselzucken, mit dem Joachim ihn seinerzeit gleich am Bahnhof begrüßt und das er seitdem so oft bei denen hier oben gefunden hatte. Schlicht gesagt war unser Reisender nun also über beide Ohren in Klawdia Schoscha verliebt. Wir gebrauchen nochmals dies Wort, da wir dem Missverständnis, das es erregen könnte, hinlänglich vorgebeugt zu haben meinen. Freundlich, gemütvolle Wehmut im Geist jenes Liedchens war es also nicht, was das Wesen seiner Verliebtheit ausmachte. Vielmehr war das eine ziemlich riskierte und unbehauste Abart dieser Betörung, aus Frost und Hitze gemischt wie das Befinden eines Febrilen, oder wie ein Oktobertag in oberen Sphären. Und was fehlte, war eben ein gemüthaftes Mittel, das ihre extremen Bestandteile verbunden hätte. Sie bezog sich einerseits mit einer Unmittelbarkeit, die den jungen Mann erblassen ließ und seine Gesichtszüge verzerrte, auf Frau Schoschas Knie und die Linie ihres Beines, auf ihren Rücken, ihre Nackenwirbel und ihre Oberarme, von denen die kleine Brust zusammengepresst wurde, mit einem Wort auf ihren Körper, ihren lässigen und gesteigerten, durch die Krankheit ungeheuer betonten und noch einmal zum Körper gemachten Körper. Und sie war andererseits etwas äußerst Flüchtiges und Ausgedehntes, ein Gedanke, nein, ein Traum, der schreckhafte und grenzenlos verlockende Traum eines jungen Mannes, dem auf bestimmte, wenn auch unbewusst gestellte Fragen nur ein hohles Schweigen geantwortet hatte. Wie jedermann nehmen wir das Recht in Anspruch, uns bei der hier laufenden Erzählung unsere privaten Gedanken zu machen, und wir äußern die Mutmaßung, dass Hans Castorp die für seinen Aufenthalt bei denen hier oben ursprünglich angesetzte Frist nicht einmal bis zu dem gegenwärtig erreichten Punkt überschritten hätte, wenn seiner schlichten Seele aus den Tiefen der Zeit über Sinn und Zweck des Lebensdienstes eine irgendwie befriedigende Auskunft zuteil geworden wäre. Im Übrigen fügte seine Verliebtheit ihm all die Schmerzen zu und gewährte ihm all die Freuden, die dieser Zustand überall und unter allen Umständen mit sich bringt. Der Schmerz ist durchdringend. Er enthält ein entehrendes Element wie jeder Schmerz und bedeutet eine solche Erschütterung des Nervensystems, dass er den Atem verschlägt und einem erwachsenen Manne bittere Tränen entpressen kann. Um auch den Freuden gerecht zu werden, so waren sie zahlreich und, obgleich aus unscheinbaren Anlässen entstehend, nicht weniger eindringlich als die Leiden. Fast jeder Augenblick des Berghoftages war fähig, sie zu zeitigen. Zum Beispiel, im Begriff, den Speisesaal zu betreten, bemerkt Hans Castorp den Gegenstand seiner Träume hinter sich. Das Ergebnis ist im Voraus klar und von größter Simplizität, aber innerlich entzückend bis zu ebenfalls tränentreibender Wirkung. Ihre Augen begegnen sich nahe, die seinen und ihre grau-grünen, deren leicht asiatischer Sitz und Schnitt ihm das Mark bezaubern. Er ist besinnungslos, aber auch ohne Besinnung tritt er seitlich zurück, um ihr zuerst den Weg durch die Tür freizugeben. Mit halbem Lächeln und einem halblauten Merci macht sie Gebrauch von seinem nicht mehr als gesitteten Anerbieten, geht vorbei und hindurch. Im Hauch ihrer vorüberstreichenden Person steht er närrisch vor Glück über das Zusammentreffen und darüber, dass ein Wort ihres Mundes, nämlich das Merci, ihm direkt und persönlich gegolten. Er folgt ihr, er schwankt rechts hin zu seinem Tische, und indem er auf seinen Stuhl sinkt, darf er wahrnehmen, dass Claudia drüben, ebenfalls Platz nehmend, sich nach ihm umblickt. Mit einem Ausdruck des Nachdenkens über die Begegnung an der Tür, wie ihm scheint. O unglaubwürdiges Abenteuer, o Jubel, Triumph und grenzenloses Frohlocken. Nein, diesen Rausch fantastischer Genugtuung hätte Hans Castorp nicht erprobt bei dem Blick irgendeines gesunden Gänschens, dem er drunten im Flachland erlaubter, friedlicher und aussichtsreicher Weise im Sinne jenes Liedchens sein Herz geschenkt hätte. Mit fiebriger Aufgeräumtheit begrüßt er die Lehrerin, die alles gesehen hat und flaumig errötet ist, worauf er Miss Robinson mit englischer Konversation von solcher Sinnlosigkeit brennt, dass das Fräulein im Ekstatischen nicht bewandert, sogar zurückprallt und ihn mit Blicken voller Befürchtungen misst. Ein andermal fallen beim Abendessen die Strahlen der klar untergehenden Sonne auf den guten Russentisch. Man hat die Vorhänge vor die Verandatüren und Fenster gezogen, aber irgendwo klafft da ein Spalt, und durch ihn findet der rote Schein kühl, aber blendend seinen Weg und trifft genau Frau Schoschas Kopf, sodass sie im Gespräch mit dem konkaven Landsmann zu ihrer Rechten sich mit der Hand dagegen schützen muss. Das ist eine Belästigung, aber keine schwere. Niemand kümmert sich darum. Die Betroffene selbst ist sich der Unbequemlichkeit wohl nicht einmal bewusst. Aber Hans Castorp sieht es über den Saal hinweg. Auch er sieht es eine Weile mit an. Er überprüft die Sachlage, verfolgt den Weg des Strahles, stellt den Ort seines Einfalles fest. Es ist das Bogenfenster dort hinten rechts, in der Ecke zwischen der einen Verandatür und dem schlechten Russentisch. Weit von Frau Schoschas Platze entfernt und fast genau ebenso weit von dem Hans Castorps. und er fasst seine Entschlüsse. Ohne ein Wort steht er auf, geht, seine Serviette in der Hand, schräg zwischen den Tischen hin durch den Saal, schlägt da hinten die cremefärbenden Vorhänge gut übereinander, überzeugt sich durch einen Blick über die Schulter, dass der Abendschein ausgesperrt und Frau Chauchat befreit ist, und begibt sich unter Aufbietung vielen Gleichmutes auf den Rückweg. Ein aufmerksamer junger Mann, der das Notwendige tut, da sonst niemand darauf verfällt, es zu tun. Die wenigsten hatten auf sein Eingreifen geachtet, aber Frau Chauchat hatte die Erleichterung sofort gespürt und sich umgeblickt. Sie blieb in dieser Haltung, bis Hans Castorp seinen Platz wieder erreicht hatte und sich setzend zu ihr hinübersah, worauf sie mit freundlich erstauntem Lächeln dankte. Das heißt, ihren Kopf mehr vorschob als neigte. Er quittierte mit einer Verbeugung. Sein Herz war unbeweglich, es schien überhaupt nicht zu schlagen. Erst später, als alles vorüber war, begann es zu hämmern, und da bemerkte er erst, dass Joachim die Augen still auf seinen Teller gerichtet hielt, wie ihm auch nachträglich deutlich wurde, dass Frau Stör Dr. Blumenkohl in die Seite gestoßen hatte und überall am eigenen Tische und an den anderen mit geducktem Lachen nach mitwissenden Blicken suchte. Wir schildern Alltägliches. Aber das Alltägliche wird sonderbar, wenn es auf sonderbarer Grundlage gedeiht. Es gab Spannungen und wohltätige Lösungen zwischen ihnen, oder wenn nicht zwischen ihnen, denn wie weit Madame Chauchat davon berührt wurde, wollen wir dahingestellt sein lassen, so doch für Hans Castorps Fantasie und Gefühl. Nach dem Mittagessen pflegte in diesen schönen Tagen ein größerer Teil der Kurgesellschaft, sich auf die dem Speisesaal vorgelagerte Veranda hinaus zu begeben, um eine Viertelstunde gruppenweise in der Sonne zu verweilen. Es ging dazu, und ein Bild entwickelte sich, ähnlich wie bei der 14-tägigen Sonntagsblechmusik. Die jungen Leute absolut müßig, übermäßig gesättigt mit Fleischspeisen und Süßigkeiten, und alle leicht fiebernd, plauderten, schäkerten, äugten. Um denn mit einem oder dem anderen Beispiel auf jene Spannungen und Lösungen zurückzukommen, so mochte bei einer solchen Gelegenheit Hans Castorp auf einem lackierten Gartenstuhl und in gesprächiger Unterhaltung mit Joachim, den er trotz seines Widerstrebens gezwungen hatte, mit herauszukommen, an der Hauswand sitzen, während vor ihm Frau Chauchat mit ihren Tischgenossen eine Zigarette rauchend an der Brüstung stand. Er sprach für sie, damit sie ihn höre. Sie wandte ihm den Rücken zu. Man sieht, wir haben jetzt einen bestimmten Fall im Auge. Des Vetters Gespräch hatte ihm nicht genügt für seine affektierte Redseligkeit. Er hatte absichtlich eine Bekanntschaft gemacht. Welche? Die Bekanntschaft Hermine Kleefels, hatte wie von ungefähr das Wort an die junge Dame gerichtet, sich selbst und Joachim ihr namentlich vorgestellt und auch ihr einen lackierten Stuhl herangezogen, um sich zu dritt besser aufspielen zu können. Ob sie noch wisse, fragte er, wie teufelsmäßig sie ihn damals erschreckt habe bei ihrer ersten Begegnung seinerzeit auf der Morgenpromenade. Ja, das sei er gewesen, den sie damals so herzerfrischend zum Willkommen angepfiffen. Und ihren Zweck habe sie erreicht, das wolle er freiwillig gestehen. Er sei wie mit einer Keule vor den Kopf geschlagen gewesen. Sie solle nur seinen Vetter fragen, mit dem Pneumothorax zu pfeifen und harmlose Wanderer damit zu erschrecken. Ein frevles Spiel nenne er das, als sündhaften Missbrauch bezeichne er es freierdings und in gerechtem Zorne. Und während Joachim im Bewusstsein seiner werkzeughaften Rolle mit niedergeschlagenen Augen saß und auch die Kleefeld aus Hans Castorps blinden und abschweifenden Blicken allmählich für ihre Person das kränkende Gefühl gewann, nur als Mittel zum Zwecke zu dienen, schmollte Hans Castorp und zierte sich und drechselte Redensarten und gab sich eine wohllautende Stimme, bis er es wirklich erreichte, dass Frau Chauchat sich nach dem auffällig Redenden umwandte und ihm ins Gesicht blickte. Aber nur einen Augenblick. Denn so gestaltete es sich, dass ihre Pschibislaw-Augen an seiner mit überschlagenem Beine sitzenden Figur rasch hinuntergeglitten und mit einem Ausdruck von so geflissentlicher Gleichgültigkeit, dass er wie Verachtung aussah, genau wie Verachtung, eine Weile auf seinem gelben Stiefel haften blieben, worauf sie sich phlegmatisch und vielleicht mit einem Lächeln in ihrer Tiefe wieder zurückzogen. Ein schwerer, schwerer Unglücksfall. Hans Castorp redete noch eine Weile fieberhaft weiter, dann, als er dieses Blickes auf seinen Stiefel innerlich recht ansichtig geworden, verstummte er beinahe mitten im Wort und sank in Gram. Die Kleefeld, gelangweilt und beleidigt, ging ihrer Wege. Nicht ohne Gereiztheit in der Stimme meinte Joachim, nun könnten sie ja wohl Liegekur machen. Und ein Gebrochener antwortete ihm bleichen Mundes, das könnten sie. Hans Castorp litt grausam unter diesem Vorfall, 2 Tage lang. Denn nichts geschah unter dessen, was Balsam für seine brennende Wunde gewesen wäre. Warum dieser Blick? Warum ihm ihre Verachtung in des dreifaltigen Gottes Namen? Sah sie ihn an wie einen gesunden Gimpel von unten, dessen Aufnahmelustigkeit nur zum Harmlosen neigte? Wie eine Unschuld aus dem Flachlande? Sozusagen einen gewöhnlichen Kerl, der herumging und lachte und sich den Bauch vollschlug und Geld verdiente? Einen Musterschüler des Lebens, der sich auf nichts als auf die langweiligen Vorteile der Ehre verstand? War er ein windiger Hospitant auf 3 Wochen? Unteilhaft ihrer Sphäre? Oder hat er nicht Profess getan aufgrund einer feuchten Stelle? War er nicht eingereiht und zugehörig? Einer von uns hier oben? Mit guten 2 Monaten auf dem Buckel. Und war nicht Mercurius noch gestern Abend wieder auf 37,8 gestiegen? Aber das eben war es, das machte sein Leiden vollständig. Mercurius stieg nicht mehr. Die furchtbare Niedergeschlagenheit dieser Tage bewirkte eine Erkältung, Ernüchterung und Abspannung von Hans Castorps Natur, die sich zu seiner bitteren Beschämung in sehr niedrigen, kaum übernormalen Messergebnissen äußerte. Und grausam war es für ihn zu gewahren, wie sein Kummer und Gram nichts weiter vermochte, als ihn von Klavdias Sein und Wesen immer nur noch weiter zu entfernen.